In dieser tiefsinnigen Umdeutung des Mythos ist Lilith keineswegs die mörderische Verführerin und Würgerin von Kindern, sondern Sophia, der von Adam vertriebene weibliche Geist Gottes. Sie ist die Muse, die den Menschen zu Höherem begeistert und ihn an seine göttliche Heimat erinnert. Nur durch die Verbindung mit ihr wird er zum Ebenbild Gottes. Eva dagegen ist die typische Frau des Patriarchats. Sie gewinnt ihr Selbstverständnis nur durch den Mann. Ohne ihn ist sie nichts. Sie zieht den Mann hinunter, während Lilith ihn zu Gott erhebt. Aber letzten Endes wird Lilith siegen.